mitten im Lokal. Striptease für den ganzen Saal. Striptease von der Kellnerin. Mensch, Mensch, schau da hin, wie bei Oma Frankreich da zumal. Striptease mitten im Lokal. Sind ganz voll mit Apfelschnaps und zeigt langsam ihre Straps. Sie macht uns damit ganz schön heiß und ich glaube fast mein Reißverschluss reißt. Jetzt fliegt auch schon der Pistenhalter weg und auch noch der ganze andere Dreck. Striptease mitten im Lokal. Striptease für den ganzen Saal. Striptease von der Kellnerin. Mensch, Mensch, schau da hin, wie bei Oma Frankreich da zumal. Striptease mitten im Lokal. Alles von ihr sehen, dafür lässt schon mancher sein Schnuckiport stehen. Pass auf, jetzt sitzt sie gleich auf deinen Schoß, dann wirst du sie nicht mehr los. Denn sie will nicht allein die Nacht in ihrem Doppelbett sein. Striptease mitten im Lokal. Striptease für den ganzen Saal. Striptease von der Kellnerin. Mensch, Mensch, schau da hin, wie bei Oma Frankreich da zumal. Striptease mitten im Lokal. Segel doch gratis auf deinem Mast. Glaub mir, ich war schon ein paar Mal bei ihr und kalt bleibt bei ihr wirklich nur Bier. Denn sie geht heute richtig ran und zeigt sie, was sie alles kann. Oh, Striptease mitten im Lokal. Striptease für den ganzen Saal. Striptease von der Kellnerin. Mensch, Mensch, schau da hin, wie bei Oma Frankreich da zumal. Striptease mitten im Lokal. Bei Oma Frankreich da zumal. Striptease mitten im Lokal.